verlässet keinen, der sich auf ihn verlässt. Er bleibt getreu den Seinen, die ihm vertrauen fest. Lässt sich's an wunderlich, so lasst ihr doch nicht grau.